Sie sagten: Wir besitzen eine Streitmacht und besitzen eine starke Gewalt, doch es steht dir zu befehlen. So sieh zu, was du befehlen willst.